Der Kuckuck. Die Grasmücken sind gar liebe kleine Vögel, und singen können sie, dass man eine helle Freude an ihnen hat. Herr und Frau Grasmücke haben ihr Nest in einem Busch im Walde gebaut. 5 reizende kleine Eier liegen darin. Frau Grasmücke freut sich schon lange auf ihre Kinderchen. Und darum ist sie auch besonders fleißig im Brüten. Tag und Nacht sitzt sie auf den Eiern und erwärmt sie mit ihrem Gefieder. Ab und zu fliegt sie schnell mal fort, um dann umso eifriger weiter zu brüten. Frau Grasmücke ist müde geworden von dem langen Sitzen. Sie will ein wenig fortfliegen, um sich etwas Bewegung zu verschaffen. In diesem Augenblick kommt Herr Grasmücke herbeigeflogen. Er ist ganz unruhig und macht ein böses Gesicht. »Dass du mir ja nicht aus dem Nest gehst! Es droht Gefahr! Ein Kuckuck ist in der Nähe!« So sagt er und kann vor Aufregung kaum schnaufen. Frau Grasmücke ist überrascht. So hat sie ihren Mann noch nie gesehen. »Was hast du nur mit diesem Kuckuck? Er ist doch ein netter Vogel und er ruft immer so schön, Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Ich hab keine Angst vor ihm.« Nun aber wird Herr Grasmücke wild. »Du bist eben eine dumme Gans. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass der Kuckuck ein ganz gefährlicher Bursche ist. Er ist zu faul, seine Eier selbst auszubrüten und darum legt er sie in unsere Nester. Nun sollen wir für ihn brüten. Wenn dann der junge Kuckuck da ist, dann wirft er unsere eigenen Kinder aus dem Nest, dass sie sich zu Tode stürzen oder jämmerlich verhungern müssen. Ich warne dich und verlange von dir, dass du heute nicht fortgehst. Der Kuckuck ist in der Nähe, merk dir das. Fliegst du trotzdem weg, dann sind wir geschiedene Leute. Dann will ich von dir nichts mehr wissen.« So sagt Herr Grasmücke und dann zieht er ab. Frau Grasmücke ist verärgert. Gerade heute wäre sie so gerne ein wenig herumspaziert. Eine Zeit lang denkt sie über das nach, was ihr Mann alles gesagt hat. Dann aber schüttelt sie den Kopf. »Ach was, so schlimm wird das nicht sein, wenn ich ein bisschen wegfliege. Ich bin ja bald wieder da.« Und gleich darauf kriecht Frau Grasmücke aus dem Nest und fliegt fort. Eine halbe Stunde mag Frau Grasmücke fort gewesen sein. Eben kommt sie zurück. Sie hat ein schlechtes Gewissen. Voller Angst blickt sie ins Nest. Sie erschrickt furchtbar. »Was ist das? Ein Ei fehlt!« Aber dafür ist ein fremdes Ei drinnen. Es hat eine ganz andere Farbe und ist etwas größer. In diesem Augenblick kommt auch Herr Grasmücke zurück. Schnell setzt sich Frau Grasmücke auf die Eier. Das Herz klopft ihr bis zum Halse hinauf, aber sie lässt sich nichts merken. Und sie brütet weiter, brütet und brütet. Eines Tages kriechen die Jungen aus den Eiern. 4 wunderschöne kleine Grasmücken sind es. Aber zwischen ihnen liegt ein Fremdling. Er hat ganz andere Federn und ist auch viel dicker als die übrigen Jungen. Frau Grasmücke weiß, was geschehen ist. Sie hat ein Kuckucksei mit ausgebrütet. Ein Ei, das ihr der Kuckuck ins Nest gelegt hatte, als sie damals fortgeflogen war. Als Herr Grasmücke den Fremdling im Neste gewahrt, ist er außer sich vor Zorn. Er macht seiner Frau die schlimmsten Vorwürfe. Frau Grasmücke weint, wie sie noch nie in ihrem Leben geweint hat. Ihr Mann hat mit ihr Erbarmen. »Ich verzeihe dir«, sagt er, und dann geht er auf die Suche nach Futter für die kleinen Schreihälse. Die beiden alten Grasmücken können gar nicht genug Würmer und Fliegen herbeischaffen, denn der kleine Kuckuck ist nicht satt zu kriegen. Obwohl er den anderen Jungen alles vor der Nase wegschnappt, tut er, als ob er an furchtbarem Hunger litte. Er ist ein grauenhafter Nimmersatt. Von Tag zu Tag wird er dicker und fetter. Die jungen Grasmücken dagegen werden immer magerer und schwächer. Eines Tages ist das Unglück geschehen. Als die beiden alten Grasmücken wiederkehren, liegen 2 ihrer Jungen tot im Nest. Die beiden anderen hat der Fremdling hinuntergestoßen. Zerschmettert liegen sie am Boden. Der fette Kuckuck aber reißt den Schnabel auf und schreit nach Futter.